Hast du dich schon einmal gefragt, warum kriegt mein Kollege die Beförderung? Warum hat sie mich nur verlassen? Und warum lacht niemand, wenn ich mal einen Witz erzähle? Nun, wenn du dir diese Fragen stellst, dann fehlt dir wahrscheinlich Nunchi oder auch die Fähigkeit, den Raum zu lesen. Doch keine Sorge, denn Unihong bringt dir bei den Raum und die Menschen in deiner Umgebung besser zu verstehen. In ihrem Zweitwerk Nunchi, das koreanische Geheimrezept, stellt sie das koreanische Kommunikationsprinzip Nunchi vor, welches nach ihren eigenen Aussagen den Aufstieg jeder erfolgreichen Person bewusst oder unterbewusst beeinflusste. Nunchi haben bedeutet, einen Raum und eine Lage schnell zu erfassen, die richtigen Handlungen in Rekordzeit einzuleiten. Es bedeutet aber auch, dass man die sozialen Standards beachtet und ein Gefühl für die unsichtbaren Regeln der Gesellschaft entwickelt. Dabei führt sie regelmäßig Beispiele aus Popkultur und Geschichte an, sodass es nie zu trocken wird. Inhaltlich bietet sie eine fundierte Darstellung von Nunchi und grenzt Nunchi systematisch von bekannten Konzepten wie der Empathie ab. Untermalt wird das Ganze durch knifflige Fragestellungen aus dem Alltag, die dein Verständnis überprüfen und dir Raum für Selbstreflexion bieten. Dennoch stellt sich die Frage, wie bei jedem geheimen Rezept, ob es seine Versprechungen einhalten kann. Unihong baut leider in ihrem Werk sehr unrealistische Erwartungen auf und idealisiert Nunchi als die ultimative Geheimwaffe der Introvertierten, die allen Menschen zur Verfügung steht. Sie ignoriert aber die negativen Seiten des Konzeptes und vernachlässigt, dass die Spielregeln der Gesellschaft verändert werden können und es auch manchmal besser für einen selbst sein kann, wenn man die Konventionen seinen seelischen Bedürfnissen unterordnet. Zusammenfassend bietet sie eine informative und lehrreiche Einführung in das Konzept Nunchi, welche aber nicht blind, sondern mit einer gesunden Reflexion zu lesen ist. Wer sich schon immer mit Korea aus verhaltenspsychologischer Sicht beschäftigen will oder einfach nur das eigene Verhalten reflektieren möchte, dem sei das Buch Nunchi, das koreanische Geheimrezept von Unihong, ans Herz gelegt.